Hallo, hier ist wieder Niemandsland 91.4 FM, Contrabanda in Barcelona. Barcelona, Fun City Blues. Der Weg zum Radio führt mich quer durch die Stadt. Es ist ein heißer Sommer, verdammt heiß. Im Morgenmagazin des Radiosenders Cadena Ser spricht ein Mann über den Rachetourismus, Turismo de Venganza. Viele kommen jetzt, meint der Herr, um sich für die 2,5 verlorenen Pandemiejahre zu rächen. Das erklärt vieles. Barcelona, die Stadt versucht, ihren pulsierenden Rhythmus wiederzufinden. Viele Restaurants stellen ein hübsches Mädchen vor die Tür, eine Art Lächelfee, um die Kunden hereinzulocken. Auf der Plaza San Agustí hat sich eine große Schar skandinavischer Jugendlicher auf die Stufen der Kirchentreppe gesetzt. Ihre fröhlichen Stimmen schallen über den Platz. Sie trinken Cola und Limonade aus den Pakistani-Shops. Die 5 Obdachlosen, die sonst dort herumlungern, stehen mit wütendem Blick auf der Ecke zur Alta San Pedro. Das ist ihr Platz, ihr Revier. Auf meinem Weg durch die Stadt komme ich über die Via Laietana. Die hat nur noch Verkehr in eine Fahrtrichtung, nämlich nach unten. Doch das Verkehrsaufkommen ist seltsamerweise das gleiche geblieben. Ich wandere die Jauma primär hoch und überquere den Platz Plaza San Jauma. Vor dem Rathaus protestieren pakistanische Männer. Auch ein paar indische Sikhs unter ihnen, leicht an den Turbanen zu erkennen. Kein Rikscha-Verbot für unser Recht auf Arbeit. Sollen wir klauen gehen, sagt einer der Männer. An der Ramla betrachte ich an einem der wenigen Kioske, die noch ausländische Presse verkaufen, die Zeitungsauslage. Bild-Zeitung. Minister empfiehlt, kalt zu duschen. Deutschland duscht jetzt kalt. Ja, denke ich, schwere Waffen und kalte Duschen bis zum letzten Ukrainer. Dann die Zeitung Die Welt. Lehrermangel an deutschen Schulen. 4-Tage-Woche an Schulen. Zur Probe. Sachsen-Anhalt. Dritte Weltniveau Deutschland. Systemversagen, Staatsversagen. Sachsen-Anhalt macht den Anfang. Unglaublich. Die westliche Wertegemeinschaft baut ihre eigene Zivilisation ab. Wunderbar. Ich gehe in die Calle Union, wo noch ca. 80% der Läden geschlossen sind. Überall heruntergezogene, mit Graffiti vollgekleckste Rollläden. Sieht aus wie Chicago in den 80ern. Man kennt das aus alten Filmen, etwa mit Charles Bronson. Ein urbaner Hipster mit Rasterknödeln auf dem Kopf rollt geräuschvoll mit seinem Skateboard vorbei. Ein Hund verfolgt ihn mit wütendem Kläffen. Der Hundebesitzer ist ein Rentner. Es macht ihm einen Höllenspaß, dass ein kleiner Köter den Hipster belästigt. Denn normalerweise ist es ja umgekehrt. Dann komme ich zur Ramla del Raval. Überall wimmelndes Leben. Ich gehe die San Pau hoch in Richtung Parallel. Obdachlose schieben Karren, Friseure lungern vor ihren Läden. Es ist heiß. Barcelona Fun City Blues. Die Luft steht, der Asphalt schwitzt. Sommer in der Stadt. Willkommen in einem neuen Niemandsland. Niemandsland auf 91.4 Radio Contrabanda in Barcelona. Man muss auch blind treffen können. Man muss ohnehin schauen wissen, wo das Tor steht. Gerd Müller. Im Leben ist es ähnlich. Beginnen möchte ich die heutige Sendung mit einer CD-Neuvorstellung. Jochen Distelmeier von Blumfeld ist mit einem neuen Album da. Gefühlte Wahrheiten heißt es. Hören wir uns zuerst ein Lied daraus an und dann gibt's ein bisschen Kritik. Thank you. ja zu, es war längst Zeit, es zu beenden. Ich war nicht stark genug wie Wachs in ihren Händen. Zu lang hat sie mir den Kopf verdreht und auf der Nase rumgetanzt mit ihrem Voodoo. Jetzt bin ich wieder hier und lass die Leere rauschen auf meinem Blatt Papier und will mit niemand tauschen. Draußen wirkt die Welt wie ein böser Traum. Man sieht das Gute kaum, ich mein, was sagt man dazu? Ich sing für dich so, wie ich es seh. Ich weiß nur eins, ich will zurück zu mir. Zurück von meiner Odyssee. Ich sag's, wie es ist, ich will zurück zu mir. Uns, da ist kein Glück in den Maschinen. Auf dem Markt nur falsche Götter, denen wir dienen. Das Real Life ist den Hatern ins Netz gegangen. Egal wohin man surft, nur verirrte Seelen. Nicht nur Nazis suchen Heil in der Zerstörung. Kommt mir vor, als wären sie Teil einer Verschwörung. Aus Angst, Selbsthass und Größenwahn. Oh mein Gott, sing für dich so, wie ich es seh. Ich weiß nur eins, ich will zurück zu mir. Zurück von meiner Odyssee. Ich sag's, wie es ist, ich will zurück zu mir. Die alten Wohnen tun noch weh. Da hilft nur eins, ich will zurück zu mir. Und sing so, wie ich es seh. Also nichts Neues auf dem Planeten. Wenn man den Zahlen glauben will, hilft nur noch beten. Reset beim Rattenrennen im Teufelskreis. Die Rechner laufen heiß, weil niemand will sich schämen. Alle wissen, ohne Liebe ist kein Leben. Tatsache ist, ohne sie wird's uns gar nicht geben. Eben, doch die Spezies spielt verrückt. Ich bring mein Lied zurück aus meinem Tal der Tränen. Ich sing für dich so, wie ich es seh. Ich weiß nur eins, ich will zurück zu mir. Zurück von meiner Odyssee. Ich sag's, wie es ist, ich will zurück zu mir. Die alten Wunden tun noch weh. Da hilft nur eins, ich will zurück zu mir. Singen, so wie ich es seh. Wie alles fließt, ich will zurück zu mir. Unverkennbar Jochen Distelmeier, Ex-Frontmann von Blumfeld. Die Kritiken sind sehr unterschiedlich und durchwachsen, aber insgesamt doch, würde ich sagen, positiv. Der Spiegel sagt natürlich, er ist der wichtigste deutsche Songschreiber seiner Generation, aber auf der anderen Seite heißt es, er klingt jetzt wie Peter Maffay. Das ist wahrscheinlich böse gemeint. Obwohl, nichts gegen Peter Maffay, ein kerniger, deutscher Rockmusiker, der den Fehler hat, aus dem Schlager zu kommen. Aber das steht auf einem anderen Blatt. Jedenfalls, das neue Album Gefühlte Wahrheiten von Jochen Diestelmeier ist da. Der 54-Jährige kommt mit sehr sanftem Country-Pop daher, aber kann auch auf Pop und Disco-Pop sogar und Diskurs-Pop. Er ist ja eigentlich bekannt für seinen Diskurs-Pop als sogenannter Vertreter der Hamburger Schule. Er wird gerne verglichen mit seinen gesetzteren Kollegen von Element of Crime. Und man hört hier und da sogar ein bisschen Bob Dylan durch. In der Kritik heißt es unter anderem, seine Direktheit ist manchmal schmerzhaft. Etwa wenn er in dem Lied Zurück zu mir, das wir gerade gehört haben, den Technik- und Social-Media-skeptischen alten Knacker gibt. Mal unter uns, da ist kein Glück in den Maschinen. Auf dem Markt nur falsche Götter, denen wir dienen. Das Real Life ist den Hatern ins Netz gegangen. Egal wohin man surft, nur verirrte Seelen. Singt er so ranschmeißerig, dass es junge Hörer wohl Cringe nennen würden. Cringe ist natürlich Englisch, wie man weiß, Modesprache in Deutschland, und heißt unterwürfig, kriecherig, ranschmeißerig. Drei auf Englisch gesungene Lieder gibt es auch, was ausgerechnet bei einem so versierten Rhetoriker wie ihm zu Floskeln gerinnt, wenn er sich in Gone Girl fatalistisch nach Hank Williams streckt. I'm so lonesome, I could die. Dabei ging es doch gerade Diestelmeier immer darum, sich in seiner Sprache nicht nur von den Spießern, sondern auch vom Liedermacher-Duktus der 70er Jahre abzusetzen, von der Popsprache und ihren Slogans sowieso. Jedenfalls, seit Old Nobody, das Album ist von 1999, hat Diestelmeier den Ruf, einer der wichtigsten Songschreiber Deutschlands zu sein. Dieses Album gilt heute als eines der hellsichtigsten und besten Blumfeld-Alben. Man muss den guten Songs von Gefühlte Wahrheiten, es gibt ein paar, also vielleicht nur Zeit geben, dann können sie zu Klassiker reifen. Denn es geht bei Diestelmeier ja auch um die Frage, wie man älter werden kann, mit jenem wohl auf ewig zugeschriebenen Zwangsrebellengestus. Tokotronik haben ihren Weg, kunstsinnig, ins erwachsene Werk gefunden. Auch andere Absolventen der Hamburger Schule ziehen noch ihre Kreise. Nur Diestelmeier, ihr Ex-Anführer, will kein Teil der ergrauten Jugendbewegung sein. Er wagt es, altersgerechte Musik zu machen. Das sagt Herr Andreas Bocholte vom Spiegel in seiner Kritik über das Album Gefühlte Wahrheiten von Jochen Diestelmeier. Und hier noch ein Lied. Es ist ein langes, beinahe 11-Minuten-Stück und ich finde es sehr schön. Es heißt Nicht einsam genug. Wartet morgen. Oh, mein Leben war mir fremd. Ich bin rausgegangen, um nachzusehen. Gucken, ob mich jemand kennt. Vor ihrem Haus traf ich ein Mädchen. Schenkte mir ihr Taschentuch. Und meinte nur, du wirst es brauchen. Du bist noch nicht einsam genug. Ich fragte noch, was soll das heißen? Sagte nichts und ließ mich stehen. So lief ich weiter durch die Straßen, immer noch dabei, mich umzusehen. Ich sah die Leute, sah sie kämpfen. Ihre Angst und ihre Wut. Fragte mich, wie kann das sein? Jeder kämpft für sich allein. Sind sie noch nicht einsam genug? Da kam ein Donner von den Bergen. und ein Nebel senkte sich ins Tal. Es war, als würde die Sonne sterben. Ich wusste nicht mehr, wo ich war. Selbstbetrug. Wie sie einander nicht mehr sehen, sind wohl noch nicht einsam genug. Die Ego-Shooter an der Spitze, ob Präsidenten oder Chef. In Macht und Reichtum flüchten, yeah. Als wäre es Naturgesetz. Bezahl mit ihrem guten Namen. Andere bezahlen mit ihrem Blut. Kleid's lonely at the top. Doch scheinbar nicht einsam genug. Da war eine Frau, sie sprach mit Tieren. Sie sah so schön aus und ihr Herz war groß. Ich ging zu ihr auf allen Vieren. Legte meinen Kopf in ihren Schoß. Sie meinte, ich könne bei ihr bleiben. Sie wird mich heilen von all dem Spuk. Ich sagte ihr, es tut mir leid. Ich bin noch nicht einsam genug. So zog ich weit in Gedanken auf meinem Weg durch den Verkehr. Ich sah zwei Freunde, die sich zanken. Sie vertrugen sich nicht mehr. Als sie sich trennten, waren sie Feinde. Ich schrieb mir in mein Tagebuch. Während du glaubst, du hättest recht, bist du noch nicht einsam genug? Und ich weiß, du wolltest mich töten. Und was wäre es dir gelungen? Ich hab dich in einer Frau gesehen. Und zu oft für dich gesungen. Ich weiß, du hütest dein Geheimnis. Doch dadurch wird es zum Fluch. Und du weißt, ich lieb dich trotzdem. Du warst noch nicht einsam genug. Gib mir die Heat. niemand was Böses. Und komm hier vor, veniere mich. Ging zum Treffen mit Sweet Jesus. Wollt von ihm wissen, wie das geht. Verschwand in seiner Wüste, in der er nach Erleuchtung sucht. Oder dem, was er dafür hält. Er war noch nicht einsam. Sonnen werden hier auf Erden, im Lebensraum von Mensch und Tier. Wenn die Leute sich gebärden, als wären sie alleine hier. Krieg gegen die Schöpfung und werden nicht als Schaden klug. Senden Botschaften ins All und sind doch nicht einsam genug. Und ich geh nicht mehr nach Hause, weil ich kein Zuhause hab. Geh immer weiter durch die Straßen und such das Mädchen, das ich trag. Ich muss immer an sie denken. Ich habe noch ihr Taschentuch. Und ich weiß jetzt, sie hatte recht. Ich war noch nicht einsam. Aus unserer Sendereihe Fremde Podcasts jetzt ein Hörtext aus Le Monde Diplomatique zum Thema Hunger und der Ukraine-Krieg. Drohender Hunger. Ein Informationskasten zu der Krieg und die globalen Energiemärkte. Der Krieg in der Ukraine führt zu dramatischen Verwerfungen auf dem Weltmarkt für Getreide, Sonnenblumenöl und Düngemitteln. Vor allem beim Weizen ist die Lage prekär. UN-Generalsekretär Antonio Guterres erklärte, mit der Ukraine werde die Kornkammer des Planeten bombardiert. Als Folge drohe ein Wirbelsturm des Hungers. Russland und die Ukraine versorgen weite Teile der Welt, darunter viele afrikanische Länder, mit Weizen, Mais, Roggen und Gerste. Ihr Anteil am globalen Weizenexport liegt zusammen bei rund 30%. Der Export der Ukraine ist komplett zusammengebrochen. Hafenstädte werden bombardiert, Flughäfen, Straßen, Schienenwege und auch Getreidesilos sind teilweise zerstört. Etwa die Hälfte der Agrarflächen ist wegen des Krieges nicht bestellbar. Hunderttausende Menschen, die in der Landwirtschaft arbeiten, sind geflohen oder wurden eingezogen. Auch der russische Export ist unterbrochen. Mitte März verkündete das Landwirtschaftsministerium in Moskau einen Getreideexportstopp bis zum 30. Juni. Angeblich, um die eigene Versorgung sicherzustellen. Dass Russland seine Getreideexporte als politische Waffe einsetzt, wurde zuletzt vom grünen Europaabgeordneten Martin Häusling kritisiert. Willfährige Staaten, die sich nach dem Überfall auf die Ukraine mit Kritik und Sanktionen zurückhielten, würden bevorzugt beliefert, vermutet Häusling. Die russische Ankündigung ließ die Agrarpreise weiter steigen. Der auch von Spekulanten getriebene Weizenpreis pendelte bis Mitte Februar zwischen 260 und 270 Euro je Tonne. Im März sprang er auf 420 Euro. Die Weizenkrise ist weniger ein Mengen-, sondern vor allem ein Preisproblem, sagt Francisco Mari von Brot für die Welt. Gerade die ärmeren Länder des Südens könnten sich die teuren Importe kaum leisten. Auch die hohen Energiepreise treiben die Kurse. Weizen wird agrarindustriell produziert mit viel Dünger, der wiederum mit teurem Erdgas hergestellt wird. Die starke Nachfrage hatte, begleitet von teilweise schlechten Ernten, schon vor dem Krieg für Preissteigerungen gesorgt, jetzt laufen sie komplett aus dem Ruder. Von der Weizenkrise sind in Afrika besonders Ägypten und Tunesien betroffen. Auch Bangladesch und die Türkei importieren 60% ihres Getreides aus der Ukraine und aus Russland. Doch es gibt auch Krisengewinner. Indien, zweitgrößter Weizenproduzent der Welt, setzt alles daran, seine schwache Exportquote zu erhöhen, um von den hohen Preisen zu profitieren. Times of India meldet, dass die Hafenbehörden unter Druck gesetzt werden, um Weizenexporte zu beschleunigen. Gleichzeitig werden zusätzliche Güterwaggons bereitgestellt. Staatliche Qualitätskontrollen sollen helfen, neue Märkte zu erschließen. Und weiter geht's mit einer vielleicht der besten DDR-Rockbands aller Zeiten, Keimzeit, aus dem Live-Album Nachtvorstellung, Hofnah. Gern bei dir bleiben, morgen Frieden am Krieg. Würde jeden Tag frische Blumen bringen, ein Lied für dich machen und dir es dann singen. Und dein Vater, der in diesem Land König ist, sieht dich nicht so gern, wenn du bei mir bist. Wir sollten uns erstmal nicht mehr wiedersehen, weil die Ohren mehr spitze, weil offen stehen. Ich bin Hofnah im Königreich, ich tanze und singe, ihr lacht vielleicht. Mach kalt als warm, hart und weich, ich bin Hofnah in eurem Königreich. Viele nicht total ohne Happy End. Morgen soll die Beerdigung sein. Sterben muss jeder für sich allein. Die Ritter sind bitter, weil das Geld nicht stimmt. Durch die königlichen Kassen weht der Wind. Der König ist müde, so fürchterlich. Ich weiß warum, aber sag es euch nicht. Ich bin Hofnah im Königreich. Ich tanze und singe, ihr lacht vielleicht. Mach kalt, erst warm, hart und weich. Ich bin Hofnah im Königreich. Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 237. No pasarán. Pasaremos. Hoy, 19 de junio de 1923. Queda declarado el estado de guerra en Salamanca. Y con ayuda de Dios. ¡Es por la España! Das Spanien der Putschisten, zweiter Teil. In der heutigen Folge von Es lebe der Tod wollen wir einen Blick ins Lager der Rebellen, der Frankisten, werfen und uns einmal anschauen, wie sie ihren frankistischen Staat aufbauten. Die meisten Ballungszentren auf dem Territorium der Republik wurden bombardiert. Barcelona, das nur über wenige wirksame Luftabwehreinrichtungen verfügte, wurde zwischen Januar und Mai 1938 in mehreren aufeinanderfolgenden Wellen angegriffen. Doch obwohl die Luftangriffe allgemeine Panik verursachten und viel Leid und Zerstörung anrichteten, lösten sie statt der beabsichtigten Einschüchterung vor allem Hass und Ablehnung aus. Wenn auch unter negativen Vorzeichen, stärkten die von Franco veranlassten Bombenangriffe sogar noch das neue Gefühl der Verbundenheit mit der Republik in weiten Teilen der Großstadtbevölkerung. Für den Außenstehenden ist es vor allem bestürzend, dass die Fliegerangriffe in einem Bürgerkrieg stattfanden, dass also Franco seinem eigenen Volk so etwas antun konnte. Doch der Generalissimo und seine engsten Waffenbrüder haben dies natürlich ganz anders gesehen. Sie agierten schließlich im Dienst einer sogenannten höheren Sache, der Säuberung Spaniens. Um dieses Ziel zu erreichen, meinten sie nicht nur einen Kolonialkrieg gegen die unbotsmäßigen armen Menschen des spanischen Südens führen zu müssen, sondern sahen auch in den Industriestädten die Wurzeln der moralischen Verkommenheit. General Mola, der im Juni 1937 einem Flugzeugunglück zum Opfer fiel, vertrat bis zuletzt diese Auffassung sogar noch viel nachdrücklicher als Franco selbst. Er kündigte an, in Bilbao und Barcelona die gesamte Industrie auszuradieren, weil Spanien nur so von jenen Elementen gesäubert werden könne, die das Land am meisten vergifteten. Mit anderen Worten, die Gesundheit der Nation verlangte die Auslöschung des Industrieproletariats. Trotz der ungeheuren Brutalität der Flächenbombardements verlangsamte Franco im Sommer 1937 seine strategische Vorgehensweise. Nachdem er in den ersten Kriegsmonaten mit seinen Kampfformationen rasche Vorstöße unternommen hatte, verlegte er sich jetzt auf einen Zermürbungskrieg. Franco war kein sonderlich fantasievoller oder innovativer Stratege, trotzdem brauchte ihm niemand zu sagen, wie er sich in dieser Phase zu verhalten hatte. Klarer als jeder andere Befehlshaber der Putschisten vertrat Franco den Standpunkt, dass dieser Krieg ein langwieriger sein müsse, um das eigentliche Ziel, die Bezwingung des politischen Gegners, zu erreichen. Es ging ihm also weniger um die Eroberung von Territorium als um die Kontrolle über die Menschen. Tatsächlich äußerte sich Franco bereits im April 1937 gegenüber dem italienischen Botschafter Roberto Cantalupo in diesem Sinne und erklärte, dass die von den Italienern bevorzugte Strategie der raschen militärischen Eroberung in einem Bürgerkrieg ein schwerer Fehler sei, da sie die entscheidende Frage vernachlässige, wie das eroberte Territorium zu befrieden sei. »Wir müssen die zwangsläufig langwierige Arbeit der Wiedergutmachung und Befriedung angehen, ohne die die militärische Besetzung völlig unnütz wäre.« Um dieses Ziel zu erreichen, war Franco daher auch bereit, seinen eigenen Truppen hohe Verluste zuzumuten, die sich bei einer anderen Form der Kriegsführung hätten vermeiden lassen. Dies erklärte auch die Feststellung eines spanischen Offiziers, dass Franco selbst die Verantwortung für den Tod einer weitaus größeren Zahl seiner Anhänger trug als jeder andere Beteiligte, und zwar gerade wegen seiner Entscheidung für die Strategie der Zermürbung. Franco war fest davon überzeugt, dass die Armee das unbeschränkte Recht habe, der spanischen Gesellschaft ihren Willen aufzuzwingen und dass die gesamte Gesellschaft nach dem Vorbild des Militärs zu strukturieren sei. Wie die allermeisten Offiziere, die an der Planung und Durchführung des Staatsstreiches mitgewirkt hatten, glaubte auch Franco, dass die Kultur nur durch eine kleine Offizierselite zu retten sei. Gleichzeitig war ihm die Notwendigkeit dessen bewusst, was ihm seine engsten Mitarbeiter rieten. Der anfängliche Kriegszustand, Estado Campamental, musste möglichst lange beibehalten werden. Nur so ließ sich der militärische in jenen dauerhaften politischen Sieg verwandeln, auf den es ihm ankam. Der Kopf, der den Aufbau einer frankistischen Staatsordnung mitsamt der dazugehörigen Massenbewegung ersann, war der Anwalt Ramón Serrano Sunier. Ein hochbegabter Mann, der zuvor in der quasi-faschistischen Jugendbewegung der katholischen CEDA-Partei aktiv gewesen war. Serrano Sunier, der ein enger Freund des im November 1936 in einem republikanischen Gefängnis hingerichteten Falange-Führers Antonio Primo de Rivera gewesen war, hatte aber noch einen weiteren Vorteil. Er war der Schwager, Cuñado, des Generalissimo Franco und wurde schon bald von scharfen Zungen als Cuñadissimo, oberster Schwager, bezeichnet. Serrano Sunier, der Baumeister des neuen frankistischen Regimes, der schon bald auf dem Territorium der Rebellen zur zweitwichtigsten Figur nach Franco avancierte, wäre in der republikanischen Zone fast einem Anschlag, bei dem seine beiden Brüder den Tod fanden, zum Opfer gefallen. Die Feindschaft, die Serrano Sunier der republikanischen Demokratie entgegenbrachte, wurde deshalb durch sehr persönliche Gründe verstärkt. So war er beispielsweise später, das heißt 1940, maßgeblich an der Entscheidung beteiligt, spanische Republikaner in Nazi-Konzentrationslager zu deportieren. Sunier war für Franco nicht nur wegen seiner unbestreitbaren intellektuellen Fähigkeiten interessant, sondern auch, weil er über keine politische Machtbasis verfügte, dem Generalissimo also nicht gefährlich werden konnte. Im April 1937 gelang es ihm, gemeinsam mit Francos Bruder und Sekretär Nicolas, die Falangisten und die kalistischen Monarchisten zu vereinen, zwei Gruppen, deren Milizen in der zu diesem Zeitpunkt neu etablierten Massenarmee zahlenmäßig am stärksten vertreten waren. Diese Vereinigung war eine Zwangsehe, deren Hauptnutznießer Franco war. Auf einen Streich brachte er eine komplette Verwaltungsstruktur und eine politische Massenbasis hinter sich und gewann zugleich die Kontrolle über seine wichtigsten Rivalen. Einige Altphalangisten, Althemden, die sich der Vereinigung aus ideologischen Gründen verweigerten, wurden aus der neuen, als Bewegung Movimiento bezeichneten, Einheitsorganisation ausgeschlossen. Dafür traten zahlreiche Neumitglieder ein. Diese Neuhemden schlossen sich der Bewegung vor allem deshalb an, weil sie sich davon neue Jobs und verbesserte Aufstiegsmöglichkeiten versprachen. Eine ganz ähnliche Beitrittswelle war auch in Italien zu verzeichnen gewesen, nachdem Mussolini an die Macht gekommen war. Die Gunstbeweise, die Franco nun erteilen konnte, halfen ihm dabei, seine eigene Machtposition zu festigen, indem er den Widerstand der Althemden entweder unterlief oder neutralisierte. Nach dem Krieg kamen diese Gegensätze allerdings erneut zum Vorschein, genau wie die Spannungen zwischen den konkurrierenden Gruppen von Francos Machtbasis, den Falangisten, den Monarchisten, Gallisten und den Mitgliedern diverser katholischer Organisationen. Viele Althemden schlossen sich zudem der Blauen Division an, die Franco 1941 zur Unterstützung der deutschen Armeen an die Ostfront schickte, um sich so eines potenziellen Widerstands in den eigenen Reihen zu entledigen. Nach dem Ende des Bürgerkriegs kam es aber auch zu Konflikten zwischen Falange und militärischer Führung. Allerdings war die Falange nie stark genug, die militärische Spitze ernsthaft in Frage zu stellen. Der stets vorsichtige Franco hatte nämlich schon während des Krieges dafür gesorgt, dass sich in seiner neuen Massenarmee keine politisch homogenen Militäreinheiten bilden konnten. Auch der Versuch der Falangisten, die Armee nach dem Bürgerkrieg beispielsweise mit Unterstützung der Fallschirmdivision zu dominieren, wurden rigoros unterbunden. Politische Generäle in höheren Machtpositionen, die in solche Komplotte verstrickt waren, wurden von Franco streng bestraft. Für die Dauer des Bürgerkriegs hielten sich im frankistischen Lager all jene, deren politische Ambitionen enttäuscht worden waren oder die auf irgendeine Weise Kritik übten, wechselseitig in Schach. Entspannt wurde die Situation durch die Tatsache, dass die Armee fast ausnahmslos von Sieg zu Sieg eilte. Außerdem waren sich sämtliche Frankisten darin einig, dass es die politischen und kulturellen Zumutungen jener chaotischen Moderne auszumerzen gelte, die sie der verachteten Republik anlasteten. Dieses Chaos wollten sie durch die von ihnen angestrebte natürliche hierarchische Ordnung ersetzen. Die konkreten gesellschaftlichen und kulturellen Entwicklungen auf dem Territorium der Rebellen belegen jedoch, dass die Situation wesentlich komplizierter und unübersichtlicher war, als es sich die Frankisten in ihrer dualistischen Weltsicht eingestehen wollten. Nirgendwo war das offensichtlicher als im Leben vieler Frauen, in dem es, genau wie in der republikanischen Zone, zu tiefgreifenden Veränderungen kam. Dank der deutschen und der italienischen Militärhilfe mussten die Frauen in der frankistischen Zone zwar nicht in der Rüstungsindustrie arbeiten. Sie wurden jedoch genau wie in der republikanischen Zone massenhaft für die durch den Krieg entstandenen Aufgaben im Gesundheitswesen und in der Versorgung herangezogen, insbesondere in der Krankenpflege, der Waisenfürsorge und in Feld- und Suppenküchen. Dabei griff das frankistische Spanien vor allem auf Frauen aus den städtischen und ländlichen Mittelschichten zurück. Sie hörten »Es lebe der Tod«, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 237, eine Niemandslandproduktion, Contrabanda FM 2022. Literaturhinweis: Sie hörten ein Kapitel aus dem Buch »Der Spanische Bürgerkrieg« von Helen Graham, erschienen im Verlag Philipp Recklam in Stuttgart im Jahr 2008. Titel der englischen Originalausgabe: Helen Graham, »The Spanish Civil War«, A Very Short Introduction, Oxford, New York, Oxford University Press, 2005. Die Autorin ist Professorin für spanische Geschichte am Royal Holloway College der Universität London. No pasarán. Pasaremos. Mich an diesem Zeitungsburschen aus Boston an der Jagd, der sagte, lieber geh ich vor die Hunde, als dass ich von euch mir noch was borg. Empfehlen haben die immer Fortuna Park. Dich hat man wieder übers Ohr gehauen, dann weggejagt. Ja, man. Ins Hirnhaus, die Schlauen sind vorne. Selber schuld haben, wer die Zeit der Zeit nicht erkennt. Auf deiner Lederjacke steht, vergiss es. An deinem Kopf größen war, die konnte schweigen, ich vermiss es. Warum denn immer wieder mit Kanonen auf Spatzen, also Blut spritzt rot. Im Präsidium kreisen die Geier liberal, ja, lern dich fort. Hör ins Hirnhaus, um schlauer zu kommen. Selber schuld drauf, wer die Zeit der Zeit nicht erkennt. Ich weiß, du bist darauf versessen. Also noch ein paar Runden Domino, bis ich wiederkomm. Und eine kleine Reise von Tel Aviv nach Babylon. Hör wieder können. Zum Thema unterschiedliche Behandlung von Flüchtlingen gibt es einen Hörtext von Le Monde Diplomatique. Selektives Willkommen. Ein Editu von Benoît Bréville. Was für ein Kontrast. Kostenlose Zugtickets, voller Zugang zum Sozial- und Gesundheitssystem, sofortiger Schulbesuch für die Kinder, Arbeitserlaubnis für die Erwachsenen. Von Polen bis Frankreich, von Dänemark bis Ungarn scheuen die Regierungen keine Kosten, um ukrainische Flüchtlinge würdig aufzunehmen. Und niemand nimmt daran Anstoß. Nicht einmal die Parteien, die normalerweise eine Politik der Null-Einwanderung propagieren. Ich sage es unmissverständlich, es ist eine Ehre für Frankreich, sich an der Aufnahme ukrainischer Flüchtlinge zu beteiligen. Ich bin dazu bereit und ich glaube, die Franzosen sind es auch, verkündete Marine Le Pen, die Vorsitzende des Rassemblement National, am 5. März. Und Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban rechtfertigte die plötzliche Gastfreundschaft mit folgenden Sätzen. Wir wissen um den Unterschied zwischen einem Migranten und einem Flüchtling. Migranten halten wir auf, Flüchtlinge bekommen von uns alle Hilfe, die sie brauchen. Geflüchtete aus Syrien, Afghanistan, dem Irak, Eritrea oder dem Sudan dürften ihren Ohren nicht getraut haben. Auch sie sind aus Regionen geflohen, in denen Krieg herrscht. Doch haben sie eher die Alarmsirenen der Frontex-Patrouillen im Ohr und das Gezeter über eine angebliche Invasion. Das Lächeln der Rechtsextremen gilt ihnen nicht. Und Brüssel hat ihnen keinen vorübergehenden Schutz angeboten, der in der Massenzustromsrichtlinie von 2001 vorgesehen ist, aber vor dem Ukraine-Krieg noch nie zur Anwendung kam. Auch die französische Regierung hat sich keine Plattform wie Je m'engage pour l'Ukraine ausgedacht, auf der man mit ein paar Klicks einen Schlafplatz anbieten oder Geld spenden kann. Wenn der EU Asyl bekommen will, sollte besser christlich, weiß und vor Putin geflohen sein. Es ist die größte Fluchtbewegung in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg. Allein zwischen dem 24. Februar und dem 31. März kamen mehr als 4 Millionen ukrainische Flüchtlinge in die EU. In nur 5 Wochen sind das über 3-mal so viele Menschen, wie die Union zwischen 2014 und 2016 aus Syrien aufgenommen hat. Damals warnten Kommentatoren und Politiker vor einer Überlastung, und auf dem alten Kontinent brach regelrecht Panik aus. Diesmal bleibt die Panik aus. Im französischen Präsidentschaftswahlkampf spielte das Thema kaum eine Rolle. Man stelle sich vor, Millionen von Syrern wären nur wenige Wochen vor der Wahl in Europa eingetroffen. Beim Thema Immigration hängt die öffentliche Wahrnehmung stark vom Handeln der politisch Verantwortlichen ab. Die Soziologin Karine Mellat hat anhand der asiatischen Boat People der 1970er und 80er Jahre analysiert, wie eine staatlich organisierte Flüchtlingshilfe dazu beiträgt, den Blick auf die Migranten zu formen und ihre Ankunft zu legitimieren. Je engagierter die Politik die Aufnahme betreibt, desto höher steht der Wert der Ausländer im Kurs, den dieser Empfang zuteil wird. Wie wahr das ist, bestätigt sich am aktuellen Beispiel der ukrainischen Flüchtlinge. Niemandsland. Sie hören eine Radiosendung in deutscher Sprache. Niemandsland. Auf 91.4 FM. Kontrabanda in Barcelona. Lass es laufen durchs Tal. Gott hat dem Fluss diesen Weg gegeben. Sicher tut er's nicht nochmal. Bitte lass ihn ungestört. Das Wasser weiß selbst, wo es hingehört. Bitte lass ihn ungestört das Wasser als selbst, wo es ihm gehört. Ellie hatte sich tätowieren lassen, irgendwann Mitte Mai. Blau auf blassen Schultern. Warum? Das bleibt für dich ungeklärt. Billy weiß genau, wo er hingehört. Das bleibt für dich ungeklärt. Billy weiß genau, wo er hingehört. Die Niemandsland-Nachrichten und Katastrophen im heutigen Niemandsland für die Wochen vom 11. bis zum 25. Juli 2022. Thema: immer mehr Waffen für die Ukraine. Berlin: die geplanten deutschen Waffenlieferungen im sogenannten Ringtauschverfahren zugunsten der Ukraine sollen in Kürze anlaufen. Bundeskriegskanzler Olaf Scholz von der SPD sagt am Mittwoch im Bundestag, die Vereinbarungen mit mehreren Partnerländern hätten sich jetzt soweit konkretisiert, dass sie unmittelbar mit Auslieferungen verbunden sein werden. Die Bundeswehr werde den beteiligten osteuropäischen Verbündeten modernisierte Waffen aus deutschen Beständen zur Verfügung stellen, damit diese eigene Waffen sowjetischer Bauart an die Ukraine liefern können, sagte Scholz in der Fragestunde im Plenum. Der Kanzler wies im Bundestag zudem darauf hin, dass Deutschland bereits in erheblichem Umfang Waffen direkt an die Ukraine geliefert habe. Und mit dieser Linie werden wir auch immer weitermachen, da können Sie sich drauf verlassen, sagte er. Bis zum Endsieg. Bleiben wir beim Thema Krieg. NATO-Norderweiterung, Ratifizierungsgesetz erstmals im Bundestag. Berlin: der Bundestag hat sich am Mittwoch erstmals mit dem Gesetzesentwurf zur Ratifizierung des geplanten Beitritts von Finnland und Schweden zur NATO-Kriegsallianz befasst. Erst am Dienstag war das Ratifizierungsverfahren des von den USA angeführten Militärbündnisses eingeleitet worden. Die BRD macht dabei kräftig Tempo. Bereits an diesem Freitag soll der Bundestag das betreffende Gesetz beschließen. Am selben Tag dann auch der Bundesrat. Finnland und Schweden hatten im Mai wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine einen Antrag auf NATO-Mitgliedschaft gestellt. Durch Zugeständnisse an die Türkei, unter anderem bei der Verfolgung von Kurdinnen und Kurden, konnte die Blockade Ankaras ausgeräumt werden. Der Beitritt der beiden EU-Länder muss von allen 30 NATO-Staaten gebilligt werden. Häufig müssen auch die jeweiligen Parlamente zustimmen. Als direkte Folge des Krieges gibt es sehr viele Unruhen in Deutschland, unter anderem. Die Grünenzentrale in Frankfurt wurde besetzt, Frankfurt am Main. Pro-kurdische Aktivisten haben am Mittwoch in der Parteizentrale des Frankfurter Grünen Kreisverbandes gegen türkische Militärangriffe auf Kurden in Syrien und im Irak protestiert. In dem Gebäude hat auch der Bundesko-Vorsitzende Omid Noripur sein Wahlkreisbüro. Die Initiative Defend Kurdistan erklärte zunächst, sie halte das Büro so lange besetzt, bis ein Gespräch mit Noripur zustande komme, und erhob weitere Forderungen an die Partei. Nach einem Statement der Grünen wurde die Aktion gegen Mittag beendet. Niemandsland auf 91.4 Radio Contrabanda in Barcelona. Thema Antisemitismus in Deutschland, Hamburg. Die Polizei hat im Zusammenhang mit dem antisemitischen Telegram-Kanal Jurassic Liars Objekte in Hamburg, Bayern und Baden-Württemberg durchsucht. Dabei seien am Mittwoch diverse Speichermedien und eine Schreckschusswaffe sichergestellt, sowie eine Cannabis-Aufzuchtsanlage und mehrere Pflanzen beschlagnahmt worden. Das teilte die Staatsanwaltschaft Hamburg mit. Beschuldigte seien 3 Männer und 3 Frauen im Alter von 39 bis 58 Jahren. Sie sollen als Mitglieder des antisemitischen Telegram-Kanals in großem Umfang volksverhetzende Äußerungen und Inhalte verbreitet, Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen verwendet sowie gegen jüdische Mitbürger gerichtete Straftaten gebilligt haben. Der im September 2020 erstellte Kanal hatte den Angaben zufolge teilweise mehr als 1000 Abonnenten. Den Kanal als Administrator betrieben haben soll ein in Hamburg wohnender Beschuldigter. Gegen ihn war laut Staatsanwaltschaft erst im Februar vom Amtsgericht Hamburg-Barmbek wegen Volksverhetzung erlassen worden. Zum Thema globaler Wirtschaftskrieg schreibt die Junge Welt am heutigen Mittwoch folgendes. Thema Ökonomie. Globalisierung als Wirtschaftskrieg. Die Sanktionen gegen Russland befördern die Fragmentierung der Weltökonomie. Der globale Süden wendet sich ab. Die internationale Arbeitsteilung ist seit dem Beginn der 2010er Jahre im Krisenmodus. Handelspolitische Strafmaßnahmen, die Krise der Welthandelsorganisation WTO, die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf internationale Lieferketten und zuletzt der Angriff Russlands auf die Ukraine und die westlichen Sanktionen bedrohen das kapitalistische Weltwirtschaftssystem in seiner bisherigen Form. Die Länder der westlichen Triade USA, Japan, Westeuropa nehmen den Ukraine-Krieg zum Anlass, um für eine grundlegende Veränderung der internationalen Wirtschaftsbeziehungen zu werben. Diese sollen sich, wie in der Periode des Kalten Krieges, wieder in einer bipolaren Blocklogik orientieren. Dieses Mal unter dem Vorzeichen Demokratie gegen Autokraten. Janet Yellen, US-Finanzministerin und ehemalige Präsidentin der US-Notenbank, forderte auf einer Veranstaltung des Atlantic Council am 13. April 2022 eine Neuorientierung des internationalen Handels- und Finanzsystems. Es ginge nicht mehr um fairen, sondern um sicheren Handel, was nichts anderes heißt, als die internationalen Wirtschaftsbeziehungen der militärischen Logik unterzuordnen. Sie sprach in diesem Zusammenhang von Friendshoring, in Abwandlung des Begriffs Offshoring. In Deutschland wird in diesem Kontext von wertebasierter Handelspolitik gesprochen. Das ist natürlich ein Euphemismus, denn in internationalen Beziehungen sind Freunde nicht unbedingt auch Werte verwandt. Jedenfalls, ein Freund ist zum Beispiel das NATO-Mitglied Türkei, das auf eklatante Weise Menschenrechte missachtet, Angriffskriege führt und die kurdische Minderheit unterdrückt. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen bringt es fertig, von Partnern, die die gleichen Ideen teilen, zu sprechen und gleichzeitig Energiepartnerschaften mit Autokraten wie, Achtung, Aserbaidschan, Ägypten und Katar anzustreben. US-Präsident Biden plant für Juli eine Reise nach Saudi-Arabien, dessen Führung einen missliebigen Journalisten zerstückeln ließ und für einen katastrophalen Angriffskrieg gegen den Jemen verantwortlich ist. Tatsächlich steht die Neudefinition der internationalen Wirtschaftsbeziehungen nicht erst seit dem Kriegsbeginn am 24. Februar auf der Tagesordnung. Als nach der Wirtschaftskrise 2008-2009 deutlich wurde, dass mit China ein mächtiger internationaler Akteur mit einer eigenständigen Agenda die internationale Bühne betreten hatte, wurde vom Westen das Ende der regelbasierten internationalen Wirtschaftsbeziehungen eingeläutet. Spätestens seit der Weltwirtschafts- und Finanzkrise hat China aufgehört, sein Wirtschaftssystem dem westlichen Modell anzugleichen, wird in einer Analyse des Kieler Instituts für Weltwirtschaft von 2019 geklagt. Seither beeinflusst das Bemühen der USA, den wirtschaftlichen und politischen Aufstieg Chinas einzudämmen, die internationalen Wirtschaftsbeziehungen. Im Ergebnis plädiert zum Beispiel der Internationale Währungsfonds, IWF, für eine Ablösung des Multilateralismus durch einen Plurilateralismus von Blöcken, die jeweils unterschiedlichen Handelsregeln folgen. Die Idee des Friendshoring ist also nicht neu. Der Ukraine-Krieg hat Versuchen einer bipolaren Blockbildung allerdings eine neue Dynamik verschafft. Der Westen hat unter einer gefestigten und erneuerten US-Führung nach dem russischen Angriff versucht, eine möglichst große Zahl von Ländern für einen Wirtschaftskrieg gegen Russland zu gewinnen, wobei von Anfang an klar war, dass China diesen nicht mittragen würde. Als sich bei der UN-Abstimmung am 2. März gegen Russland 47 Staaten, darunter Indien, Südafrika und zahlreiche afrikanische Länder, enthielten oder nicht abstimmten, war klar, dass die westlichen Sanktionen global nicht mitgetragen würden. Tatsächlich haben nur 36 Länder, darunter 27 EU-Mitglieder, seit Kriegsbeginn Sanktionen gegen Russland verhängt. Vor allem der globale Süden verweigert sich der westlichen Sanktionspolitik. Damit wurde klar, dass die an sich sehr weitgehenden und bislang beispiellosen Sanktionen kurz- und mittelfristig nicht die erwünschten Erfolge zeigen würden. Da es sich bei Russland um eines der rohstoffreichsten Länder der Welt handelt, mussten die Sanktionen im Kontext finanzialisierter Rohstoffmärkte einerseits einen gewaltigen, spekulativ angetriebenen Preisboom auslösen, andererseits blieben wegen der begrenzten geografischen Reichweite der Maßnahmen wichtige Absatzmärkte offen. Vieles spricht dafür, dass ein großer Teil der Sanktionen dem russischen Regime bislang finanziell und vor allem politisch eher genutzt als geschadet hat. Absatzverluste im Westen konnten teilweise durch Handelsumlenkung ausgeglichen werden. Die höheren Preise sicherten trotz geringerer Mengen anhaltend hohe Einnahmen. Indikator ist der Wechselkurs des Rubels. Ende Juni 2022 musste man 1,76 Euro für 100 Rubel zahlen. Ende März waren es nur 0,64 Euro. Heute ist der Rubel stärker als nach der Annexion der Krim im Jahr 2014. Die hohen internationalen Rohstoffpreise erlauben es Russland, Handelspartnern aus dem globalen Süden großzügige Preisnachlässe zu gewähren und diese somit an sich zu binden. Die Beschlagnahmung der Auslandsvermögen sogenannter Oligarchen stärkt eher die innenpolitische Position Wladimir Putins, der sich so von den unbeliebten Superreichen, die ihr Geld ins Ausland gebracht haben, abgrenzen kann. Dass die Sanktionen trotz ihrer Härte kurz- und mittelfristig nur geringe ökonomische Wirkungen zeigen würden, hätte im Übrigen auch ein Blick auf die Ergebnisse der Artikel 4 Konsultationen der Russischen Föderation mit dem IWF von 2020 deutlich machen können. Der IWF bescheinigte Russland mitten in der Corona-Krise eine ausgesprochen stabile finanzielle Situation, niedrige öffentliche Verschuldung und hohe Leistungsbilanzüberschüsse. Gelobt wurde der gesunde politische Rahmen und die bedeutenden Reserven Russlands. Zum von Deutschland präsidierten G7-Gipfel in Elmau Ende Juni waren auch Vertreter des globalen Südens eingeladen, darunter Indien, Indonesien, Präsidentschaft der G20, Senegal, Präsidentschaft der Afrikanischen Union, Südafrika und Argentinien. Allerdings waren die mit dieser Einladung verbundenen Hoffnungen, man könne diese Länder für Russland-Sanktionen gewinnen und so die BRICS-Gruppe spalten, spätestens seit dem virtuellen BRICS-Gipfel in China am 23. und 24. Juni hinfällig. Die Beijing Declaration zum Abschluss des 14. BRICS-Treffens ließ keine Zweifel daran, dass der Ukraine-Konflikt ohne die russische Position zu billigen im globalen Süden als Angelegenheit des Westens betrachtet wird. Bundeskanzler Scholz' Behauptung zum Abschluss des G7-Gipfels, der russische Angriff habe die Welt grundlegend verändert, wird im globalen Süden nicht geteilt. Die Ukraine gilt als globaler Krisenherd unter vielen anderen. Explizit erwähnt werden in der Erklärung neben der Ukraine die Lage in Afghanistan, der Nuklearstreit mit dem Iran, die Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel, wohlgemerkt nicht nur Nordkoreas, und die Notwendigkeit der Herstellung von Frieden im Mittleren Osten und in Nordafrika. Erinnert wird an die Erklärung der ständigen Mitglieder des UN-Sicherheitsrats vom 3. Januar 2022 zur Vermeidung von Atomkriegen und von Aufrüstungswettläufen, Avoiding Arms Races in Ziffer 30. Zum G7-Gipfel geladene Gäste aus dem globalen Süden haben die Gelegenheit genutzt, der Wertegemeinschaft führender Demokratien, G7 über die G7, so definieren sie sich selbst, klarzumachen, dass sie über die globalen Wirkungen der Russland-Sanktionen höchst besorgt sind. So waren und sind die westlichen Sanktionierer bemüht, den Schaden für die eigenen Volkswirtschaften gering zu halten. Die negativen Auswirkungen für den globalen Süden aber spielen keine Rolle. Der Versuch, Russland eine erhebliche Verantwortung für explodierende Agrarpreise und die drohende Hungerkrise zuzuschreiben, wie in der Erklärung der G7 zur Ernährungssicherheit formuliert, dürfte angesichts der objektiven Zahlen die Vertreter des globalen Südens nicht überzeugt haben. Wer auch immer für die Blockade von 20 Millionen Tonnen Getreide in den ukrainischen Schwarzmeerhäfen verantwortlich ist, bei einer weltweiten Getreideproduktion von 2,8 Milliarden Tonnen im Jahr 2021-22 und Reserven von 560 Millionen Tonnen, kann ein Ausfall von weniger als 1% der Jahresproduktion Preissprünge um bis zu 50% nicht erklären. Die dafür vor allem verantwortliche Nahrungsmittelspekulation an den Finanzmärkten wurde von der G7 aber mit keinem Wort erwähnt. Niemandsland, das freie Radio in Barcelona. Ich verlas einen Auszug aus einem sehr langen Artikel zum Thema der globale Süden, die Globalisierung des Wirtschaftskrieges von Jörg Goldberg, veröffentlicht am 5.7.2022 in der Zeitung Junge Welt. Thema politische Verfolgung. Der Bundestag verurteilt Folter von Julian Assange. Das Parlament stimmt für eine Petition. Die Regierung soll sich für politische Verfolgte einsetzen. Es ist eine historische Entscheidung, so die Worte der Obfrau der Fraktion Die Linke im Auswärtigen Ausschuss, Sevim Dagdelen. Der Bundestag hat am Mittwoch erstmals die psychologische Folter des Journalisten Julian Assange in britischer Haft und den damit verbundenen Angriff auf die Pressefreiheit in Deutschland und Europa aufs Schärfste verurteilt, wie es in der gemeinsamen Mitteilung von Dagdelen und ihrem Parteikollegen Sören Pellmann, Obmann im Petitionsausschuss, hieß. Für Dagdelen, die sich seit Jahren fraktionsübergreifend mit anderen Abgeordneten für die Freilassung des WikiLeaks-Gründers einsetzt, ist damit klar, dass die Bundesregierung nach dem parlamentarischen Beschluss endlich ihre Untätigkeit aufgeben müsse. In der Petition, der die Abgeordneten nun zustimmten, heißt es unter anderem, Zitat, zur psychologischen Folter gehören zum Beispiel Elektroschocks an diversen Körperteilen, sensorische Deprivation, Einsperrung in kleinste Kisten zur Desorientierung, Waterboarding, Fixierung des Körpers in Stresspositionen, Beschränkung der Nahrungsmittel und so weiter. Besondere Bedeutung in diesem Fall besitzt die Isolationshaft. Assange ist 23 Stunden pro Tag auf engstem Raum eingesperrt. Jeglicher Kontakt zu anderen Menschen wird unterbunden. Die sogenannte Isolationsfolter bewirkt schwere Gesundheitsschäden. Zudem öffentlich geworden war ein Minischlaganfall des 51-Jährigen bei einer Anhörung im vergangenen Oktober. Derzeit läuft die Berufung des gebürtigen Australiers gegen seine Auslieferung an die USA, der die britische Innenministerin Priti Patel am 17. Juni grünes Licht erteilt hat. Washington will den Journalisten unter anderem für die Veröffentlichung von US-Kriegsverbrechen im Irak und Afghanistan für 175 Jahre hinter Gitter bringen. Sollte dies passieren, kündigte der mexikanische Präsident Andrés Manuel López Obrador, der in dieser Position als einer der wenigen Fürsprecher Assange gilt, am Montag an, eine Kampagne zu starten, um die Freiheitsstatue abzureißen. Das berühmte Monument im New Yorker Hafen sei dann kein Symbol der Freiheit mehr. Дорогие слушатели радио «Планета без мужчин», и мы передаем вам большой привет из Москвы. Слушайте радио «Миманслан» и будьте в сознании того, чего вы слушаете. Thema katalanischer Separatismus. EU-Parlament hat entschieden, Puigdemont kann Mandat nicht antreten. Brüssel, die 2019 ins EU-Parlament gewählten katalanischen Politiker Carles Puigdemont und Antoni Comín können ihre Mandate weiterhin nicht antreten. Das erstinstanzliche Gericht der Europäischen Union, EUG, wies am Mittwoch in Luxemburg eine hiergegen gerichtete Klage als unzulässig ab. Das Parlament sei bei seiner Entscheidung an die Vorgaben aus Spanien gebunden gewesen. Puigdemont war einer der führenden Köpfe beim Referendum Kataloniens über eine Abspaltung von Spanien im Jahr 2017. Vergessen wir nicht, das Referendum war ohne jegliche Garantie und ohne die Standards eines international akzeptierten Referendums durchgeführt worden. Die spanische Justiz will den 59-Jährigen wegen Aufruhrs und der Veruntreuung öffentlicher Gelder vor Gericht stellen. Thema Kriegsstimmung in Europa. Lettland, Riga. Als Reaktion auf den Krieg in der Ukraine führt Lettland wieder die Wehrpflicht ein. Das derzeitige militärische System habe seine Grenze erreicht, sagte der lettische Verteidigungsminister Artis Pabriks am Dienstag. Derweil haben wir keinen Grund anzunehmen, dass Russland sein Verhalten ändern wird. Pabriks verkündete zudem Pläne für den Bau eines neuen Militärstützpunktes im Land. Der baltische Staat hatte die Wehrpflicht in den Jahren nach seinem NATO-Beitritt abgeschafft. Thema EU-Sanktionen und Krieg um die Energie. Moskau, Berlin, Warschau. Bundesregierung stimmt Bevölkerung auf Energiearmut ein, aber Deutschland exportiert viel russisches Gas nach Polen. Das schreibt Herr Ralf Wurzbacher in der Jungen Welt vom heutigen 7.7.2022. Hilfe, unser Gas wird knapp. Während die Ampelregierenden die Menschen auf eine Herbst- und Winterzeit bei gedrosselter Heizung und mit Kaltwasserduschen einschwören, sieht man im benachbarten Polen väterchen Frost ziemlich gelassen entgegen. Dort nämlich sind die Gasspeicher zu über 97% gefüllt, was innerhalb der Europäischen Union den zweithöchsten Wert markiert. Davor platziert ist nach aktuellen Daten des Verbrauchs Gas Infrastructure Europe GIE nur noch Portugal mit glatten 100%, während mit gehörigem Abstand an dritter Stelle Dänemark mit knapp 80% rangiert. Weit abgeschlagen mit einem Füllstand von etwas mehr als 62% liegt Deutschland im tristen Mittelfeld, während die EU-Gesamtkapazitäten zu 59% ausgelastet sind. Aber Besserung ist nicht in Sicht. Im Gegenteil, schließlich fürchtet Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck vom Bündnis 90 Die Grünen, der ohnehin nur noch zähe Zufluss aus Russland könnte schon bald komplett zum Erliegen kommen. Die Lieferungen über Nord Stream 1 mussten wegen des Fehlens einer Siemens-Turbine, die im Gefolge der antirussischen Sanktionen in Kanada festsitzt, bereits reduziert werden. Und ab dem 11. Juli wird der Transport über die Ostsee-Pipeline aufgrund der dann beginnenden jährlichen Wartung gänzlich eingestellt. Ob die Versorgung nach Abschluss der Arbeiten wieder reaktiviert wird, steht in den Sternen. Habeck mutmaßt, Kreml-Chef Wladimir Putin könne den Hahn auf Dauer zugedreht lassen, um die Preise in Deutschland hochzuhalten und so die Einheit und den Zusammenhalt des Landes zu zerstören. Warum aber ist die Bundesrepublik so anfällig für die Putin unterstellten sinistren Pläne, wogegen Polen, das schon seit Monaten kein Erdgas mehr vom russischen Gazprom-Konzern bezieht, aus dem Vollen schöpfen kann? Eine Antwort darauf ist einigermaßen irritierend. Tatsächlich erhält Warschau weiterhin große Mengen zur Deckung seines Bedarfs aus Russland. Allerdings nicht direkt, sondern über den Umweg Deutschland. Allein im ersten Halbjahr 2022 flossen nach den Zahlen des Energiedienstleisters Gascade 20 Terawattstunden TWH über die sogenannte Yamal-Europe-Leitung aus deutschen Landen in Richtung Polen. Das allein entspricht der Hälfte der polnischen Reservekapazitäten und über 13% der Gesamtmenge an Erdgas, die in den ersten 6 Monaten 2021 über die von Westsibirien über Belarus ins brandenburgische Malnow verlaufende Pipeline befördert wurden. In Malnow betreibt die Gaskade Gastransport GmbH eine sogenannte Verdichterstation, von wo aus das Gas über die Jagerleitung ins innerdeutsche Netz eingespeist wird. Aber es führt eben auch einen Weg zurück über die Grenze, weil Jamal in beide Richtungen funktioniert. Während die Bürger hierzulande aus sogenannter Solidarität mit der Ukraine demnächst bibbern müssen, verdienen sich deutsche Importeure eine goldene Nase damit, eigentlich für den heimischen Markt vorgesehenes Gas zu überhöhten Preisen auf dem Spot- und Future-Markt an Polen zu vertickern. Wohlgemerkt unterstützt Deutschland damit die schon vor dem Ukraine-Krieg formulierten Ambitionen der polnischen Regierung nach energiepolitischer Unabhängigkeit vom großen östlichen Nachbarn. Den Großteil seines Bedarfs will Warschau künftig über die neu gebaute Baltic Pipe aus Norwegen decken, die jedoch erst frühestens im kommenden Oktober einsatzfähig sein wird. Bis dahin, und dies schon seit Weihnachten des Vorjahres, bedient man sich an russischem Gas aus deutschen Speichern. Habeck setzt für dasselbe Ziel, bloß kein Gas mehr aus Russland, lieber auf schmutziges US-Fracking-Gas und Öl von despotischen Scheichs im Nahost. Alternativ könnte er Druck auf Polen ausüben, damit Jamal im Normalbetrieb wieder als ergänzende Quelle nutzbar wird. Das gefiele den deutschen Exporteuren nicht, würde aber Otto Normalverbraucher weiterhelfen. Wobei Frieren für die Freiheit, wie Joachim Gauck sich ausdrückt, ist für manche vielleicht immerhin herzerwärmend. Radio is a bioscoop in je hoofd. Dus luisteren naar. Luister naar Niemands Land, 91.4 FM, Contrabanda, Barcelona. Und zum Schluss unseres heutigen Katastrophenblocks noch die 100-Sekunden-Nachrichten übernommen von der ARD, die offiziellen Nachrichten aus der offiziellen Welt. Hier sind sie. Guten Abend, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden. Druck auf Premierminister Johnson wächst. Nach dem Rücktritt mehrerer Regierungsmitglieder nahm Johnson am Mittag vor dem Unterhaus Stellung. Ihm wird vorgeworfen, in einer Affäre um sexuelle Belästigung durch ein Fraktionsmitglied gelogen zu haben. Johnson widerspricht. Er habe richtig gehandelt und die mutmaßlich Schuldigen sofort entlassen. Zurücktreten wolle er nicht. EU-Parlament billigt Einstufung von Atom- und Gaskraftwerken als klimafreundlich. Die Abgeordneten stimmten für die sogenannten Taxonomieregeln. Nur ein Veto der EU-Staaten könnte das noch verhindern. Kritiker sprechen von einem Etikettenschwindel. Der Plan soll helfen, die EU bis 2050 klimaneutral zu machen. Bundeskabinett beschließt Reformen zur Migration. Nach den Plänen von Innenministerin Faeser soll ein sogenanntes Chancenaufenthaltsrecht eingeführt werden. Es richtet sich an gut integrierte Ausländer, die in Deutschland geduldet sind. Künftig haben sie ein Jahr Zeit, um wichtige Voraussetzungen zu erfüllen. Sie müssen beispielsweise für ihren Lebensunterhalt sorgen können und gut Deutsch sprechen. Regierungsbefragung im Bundestag. Kurz vor der Sommerpause hat sich Kanzler Scholz den Fragen der Abgeordneten gestellt. Im Mittelpunkt stand dabei der Krieg in der Ukraine und seine Folgen für Deutschland. Der Kanzler verteidigte den Kurs der Bundesregierung. Starkregen und Überflutungen im Osten Australiens. Besonders stark ist die Gegend um die Metropole Sydney betroffen. Straßen und Häuser wurden überflutet. Tausende Menschen müssen ihre Häuser verlassen. Die Regierung versprach den Betroffenen finanzielle Unterstützung. Das Wetter morgen. Vor allem in der Osthälfte Regen, Schauer und Gewitter. Schauer auch im Südwesten. Später vom Nordwesten bis in die Mitte freundlicher. Höchsttemperaturen 16 bis 25 Grad. Umflutet von Sternen fließt der Strom dahin. Wir über Saturn in Trägheit sehen ihn ziehen. Die Zeit wartet auf niemand und auch nicht auf mich. Die Zeit wartet auf niemand und auch nicht auf mich. Die Zeit kann Bauten zerstören. Notícies de Barcelona a Nimansland. Die Nimansland Barcelona Nachrichten für die Wochen vom 11. bis zum 25. Juli 2022. Barcelona, die Messestadt am Mittelmeer. Die weltweit berühmte Messe MWC, Mobile World Congress, wird zur Beruhigung der Geschäftswelt vorerst bis 2030 weiterhin in Barcelona stattfinden. 2024 sollte der Vertrag auslaufen, doch nun wurde er bis 2030 verlängert. Die GSMA-Messegesellschaft ist zufrieden. Sie vertritt die Interessen der Generalitat, des Rathauses, des Wirtschaftsministeriums und des Tourismusverbandes hier in der Stadt. GSMA und auch die Messegesellschaft Fira de Barcelona. Bei der diesjährigen Ausgabe des MWC Mobile World Congress kamen 60.000 Besucher. Nach 2 Jahren Pandemiezwangspause war das ein voller Erfolg. Eine Umfrage: Befürworten Sie den Umgang der Regierung Sanchez mit der Migrationskrise in Melilla? No, nein, eine Mehrheit von 64,5%. Sie, ja, 35,5%. Umfrage wurde wie immer durchgeführt bzw. in Auftrag gegeben von dem Radiosender Cadena Ser und El Periódico de Catalunya. In diesem Kontext möchten wir daran erinnern, am Freitag, dem 24. Juni, gab es in der spanischen Exklave Melilla einen Ansturm von ca. 2000 Migranten aus Afrika auf den Grenzzaun zwischen Spanien und Marokko. Ziel der schließlich ca. 500 Personen, die durchgebrochen waren, war es, gewaltsam auf europäischen Boden zu gelangen. Die marokkanische Polizei prügelte, es wurde Tränengas geschossen, ein Zaun kippte in die Menge, 21 Menschen starben, Dutzende wurden verletzt. Eine Nichtregierungsorganisation gibt die Zahl der Toten mit 37 an. Wie dem auch sei, eine Tragödie vor den Toren Europas, wieder mal eine. Es gab harte Vorwürfe gegen die spanische Regierung wegen der harten Haltung und dem Versuch, die Schuld an dem Drama auf Schleusermafias abzuwälzen. Zum Thema sexueller Krieg gegen Frauen und Mädchen gibt es hier in der Stadt leider sehr böse Nachrichten. Die Mossos de Squadra haben vergangene Woche eine Statistik veröffentlicht, die eine verstörende Welle von Verbrechen an Frauen beleuchtet. Vergewaltigungen unter dem Einfluss von K.O.-Tropfen bzw. chemischen Keulen. Vom 1. Januar 2021 bis zum 12. Juni 2022 haben allein in Katalonien 288 Frauen diese Sexualverbrechen mit Chemiekeule bei der Polizei angezeigt. Die Dunkelziffer wird als mehr als doppelt so hoch geschätzt. Von den 288 Opfern bestätigen 167, dass jemand ihnen Betäubungsmittel direkt ins Getränk gegeben hatte. 121 geben an, bewusst miterlebt zu haben, wie sie sexuell vergewaltigt bzw. missbraucht wurden. Weil das Vorhandensein der Betäubungsdroge im Blut nach ein paar Stunden keine Rückstände hinterlässt, ist das Verbrechen schwer nachzuweisen. Dies ist die erste Statistik, die sich auf die Aussagen der Opfer stützt. Die Mossos-Polizei hat einen Einsatzplan gegen die Verbrechen ausgearbeitet, der in diesem Sommer aktiviert werden soll. Hierbei wird auch zwischen sexueller Aggression und Missbrauch unterschieden. Erstere benutzt die direkte physische Gewalt. Sexuelle Aggressionen haben um 6,5% gegenüber 2021 zugenommen. Nun sollen mehr Polizeistreifen und eine ständige Anpassung der Protokolle zur sexuellen Gewalt an Frauen mehr Sicherheit bieten. Das Telefon 112 steht hier bei den Opfern jederzeit zur Verfügung. Unter 900 900 120 gibt es psychologische Hilfe und Beratung für Frauen, die aus Schamgefühl und Selbstschuldzuweisung das Verbrechen nicht anzeigen wollen. Barcelona Nachrichten im Niemandsland. Katalonien, Barcelona und die Kinder. Solidarität. In Katalonien nehmen in diesem Sommer mehr als 110.000 Kinder und Jugendliche an den Sommerlagern und Sommeraktivitäten teil, die von der Stiftung Fundesplai und der Stiftung Pere Tarrés organisiert werden. Zu diesen Kindern kommen 400 ukrainische Kinder hinzu, die in diesem Sommer als Flüchtlinge zum Estiu Esteu eingeladen sind. Kinder zwischen 5 und 16 Jahren werden hier betreut. Im Moment kommen in Katalonien insgesamt 4.700 minderjährige Ukrainer in den Genuss von Sommersolidaritätshilfen. Beide Stiftungen vergeben Stipendien, besonders die Fundación Pere Tarrés vergibt mehr Stipendien als je zuvor, 6.000 an der Zahl, besonders an Kinder aus sogenannten vulnerablen Situationen, also armen Unterschichts- und Migrantenkindern. Krach City Barcelona. Ein Mann in Gracia, der aus Sicherheitsgründen anonym bleiben will, hat über Monate hinweg mit einer Kamera die lärmenden Zecher und Gäste einer Kneipe in Gracia direkt unter seinem Fenster aufgenommen, um zu beweisen, dass der Lärm ihm seit langer Zeit schon den Schlaf raubt. Es ist die Ecke Torrente Loya und Travesera de Gracia. Sie ist für diesen Mann Nacht für Nacht die Hölle. Denn wenige Meter weiter gibt es eine weitere Bar, die ebenfalls Lärm verursacht. Zwei Kneipen unter dem Fenster, das ist zu viel. Nun bekam der Mann allerdings Besuch von der Polizei Mossos de Squadra. Seine Aufnahmen könnten ihm juristische Probleme bescheren, denn das Filmen über Stunden hinweg von Menschen sei nicht legal. Der Mann sagte, er lösche nach 72 Stunden alle Aufnahmen. Er sei schon krank vor Schlafmangel und die Kamera liefere die Beweise für die unzumutbare Lärmbelästigung. Nun hat derselbe Mann die Kamera abgeschaltet und sich einen Lärmpegelmesser gekauft. Der Pegelmesser ist von der Marke Unité Mini Bluetooth UT353BT mit Pegelweite zwischen 30 und 130 Dezibel. 32 Euro kostet das Teil. Mit diesem Gerät beweist er nun, dass der Lärm 80 Dezibel übersteigt. Der Mann muss jeden Morgen früh zur Arbeit, noch vor 7 Uhr. Die Kneipen schließen aber erst ab 3 Uhr nachts. Danach lungern Zecher und Betrunkene mit Bierflaschen noch stundenlang auf der Straße herum und lärmen. Niemandsland. Eine freie Stimme. In einer wenig freien Welt. Contrabanda FM 91.4 in Barcelona. Verbrechen. Der mutmaßliche Aggressor, der vergangene Woche versucht hat, zwei Obdachlose zu verbrennen, ist von den Mossos de Squadra verhaftet worden. Dem 43-jährigen Toxicomano, drogenabhängigen Mann, der selbst obdachlos ist, droht jetzt eine Anklage wegen Mordversuchs in zwei Fällen und Brandstiftung. Er heißt Fabian und sei Franzose, so die Polizei. Seine Opfer sind eine Italienerin, 33 Jahre alt, und ein pakistanischer Mann, 34 Jahre alt. Tatort war die Calle Cervelló, nahe der Avenida de Drassanas, hier in Barcelona. Der Täter zündete die Schlafdecken seiner Opfer an, während diese schliefen, und floh. Doch diese wurden wach und konnten sich retten. Die Polizei hat das Verbrechen nicht als Aporofobia-Delikt, also als Hass auf die Armen-Delikt, klassifiziert, denn der Täter ist selber arm und marginalisiert. Kulturstadt Barcelona. Das berühmte GREC-Festival 2022 hat begonnen. Den ganzen Juli und große Teile des Augustes über gibt es Theater, Tanz und Bühnenkunst, Tanztheater und Musik zu sehen. An verschiedenen Orten hier in der Stadt. 86 Stücke insgesamt werden aufgeführt. Es ist das 46. GREC-Festival, das bisher stattfindet und das erste ohne Maskenpflicht seit 2019. Der Vorverkauf für alle Freiluftveranstaltungen im berühmten Amphitheater auf dem Montjuïc, der schon im Juni begann, war Anfang Juli schon zu 60% ausverkauft. Alle Eintrittskarten sind mittlerweile fast schon weg. Ein paar Höhepunkte aus dem diesjährigen GREC-Programm. Europaball im Teatro Nacional de Catalunya bis zum 17. Juli. Theater und Satire. Dann das Musical Innerwise Next. Im Ideal bis zum 31. Juli, dann Casi Normales im Villarroel Theater, Immunität bis zum 7. August. Es geht da um Politik und Demokratie. Im Mercat de les Flores, eine andere Bühne des GREC-Festivals, gibt es Runa, Tanz mit Lady Aguadé und vieles, vieles mehr. Ich selber habe mir am Montag im GREC-Theater, im Amphitheater auf dem Montjuïc, El Burladero de Sevilla angesehen, Don Juan. Eine irre, gut aufgeführte Geschichte des Frauenbetrügers und, ja, man muss leider sagen, Vergewaltigers, der den berühmten Ausdruck, das ist aber ein ganz schlimmer Don Juan, geprägt hat. Tourismusflut und Flughafen. Thema Personalmangel. Die Fluggesellschaft Lufthansa gibt zu, ihre Flugpläne in diesem Sommer nicht einhalten zu können. Grund: Personalmangel und zusätzliche Sicherheitskontrollen bei der Gepäckabfertigung. Allein am Flughafen von Barcelona El Prat sind 10% mehr Kontrollen mit weniger Personal durchzuführen. In Deutschland sagte letztens jemand: Es ist so, der Kapitalismus und der Staat haben gleichzeitig versagt. Die Entlassungen von Flughafen- und Bordpersonal während der Pandemiejahre schlagen jetzt auf die Fluggesellschaften zurück. Als hätte das niemand bemerkt. Schnell prekäres Personal anheuern scheint auch nicht einfach zu sein. Ergebnis: lange Schlangen beim Abfertigen des Gepäcks, beim Einchecken, Verspätungen, generelle Unpünktlichkeit, schlechter und mangelnder Bordservice, ausgefallene Flüge noch und nöcher. Bis jetzt wurden allein im Schiphol-Flughafen in Amsterdam und auf den britischen Flughäfen 40.000 Flüge zwischen dem 1. Juli und dem 30. September storniert. Auch das Thema Sicherheit ist auf dem Plan. 10% mehr Polizei zur Passkontrolle wegen des Brexit trägt ebenfalls zu den Verzögerungen auf den Flughäfen bei. Eine weitere Umfrage, wie immer durchgeführt, vom Radiosender SER und El Periodico. Bejahen Sie die Rolle der NATO? Sie, ja, meinen immerhin 57%, eine Mehrheit. No, nein, 43%. Wie letzte Woche auch berichtet, das Thema Graffiti, Barcelona, Graffiti und da gibt es sogar Gewalttäter. JF, JF und weitere 6 Personen, die nicht identifiziert wurden, haben das Sicherheitspersonal der Eisenbahngesellschaft Renfe angegriffen. Die 7 Graffiteros wurden von Sicherheitssheriffs beim Besprühen von Zugwaggons überrascht. Doch anstatt zu fliehen, bewarfen die Männer die Renfe-Sicherheitsmänner, die waren in der Unterzahl, es waren nur 2, mit Steinen aus dem Gleisbett. Einer der Renfe-Männer erlitt eine Kopfwunde. JF, einer der Graffiti-Raudis, bekommt nun 1 Jahr Gefängnis auf Bewährung. Die Tat geschah am 8. April 2019 auf dem Bahnhof Renfe Adif in Montcada i Reixac. Über 3 Jahre haben die Mühlen der Justiz an diesem Fall gemahlen. Die Gruppe, die sich selber als urbane Zeichner betrachtet, ist gut organisiert, observiert tagelang das Sicherheitspersonal und die Lokalität und schlägt dann mit Sprühdosenkrakeln gnadenlos zu. Meistens verkleistern diese Hirnis auch noch die Fenster der Waggons, sodass den Fahrgästen der Blick nach draußen verwehrt wird. Tolle Urban Art. Barcelona, Konsumfieberstadt. Lange Schlangen gab es am vergangenen 30. Juni vor dem sogenannten Showroom der chinesischen Textilfirma Shein auf der Porta del Ángel im Konsumzentrum von Barcelona, der teuersten Straße der Stadt. Die chinesische Modebekleidungskette ist für ihre ultrabilligen Klamotten bekannt. Im Showroom gab es aber nichts zu kaufen, sondern nur zu gucken. Dafür bekamen die Besucherinnen und Besucher ein Geschenkchen in die Hand gedrückt und Rabattgutscheine für ihre künftigen Käufe im Internet. Und noch eine Umfrage. Umfragen gibt es in dieser Sendung noch und nöcher. Wieder durchgeführt von SER und El Periodico. Was bereitet Ihnen mehr Sorge, die Inflation oder der Krieg in der Ukraine? Na, liebe Hörerinnen und Hörer, was würden Sie sagen? Richtig, die Inflation 53%, Krieg in der Ukraine 47%, fast gleich auf. Barcelona, Crime City. Die autonome katalanische Polizei Mossos d'Esquadra bereitet sich nach eigenen Angaben auf einen heißen Sommer der Kriminalität vor, wie der Konseiller des Inneren, Juan Ignacio Elena, am Donnerstag bekannt gab. Man erwarte in den Monaten Juli und August einen starken Anstieg der Kriminalität in der Stadt. Besonders Diebstahlsdelikte und Straßenraub, aber auch sexuelle Aggressionen stünden hier im Vordergrund. Schon jetzt weise Barcelona die gleichen Kriminalitätszahlen auf wie 2019, dem mit Abstand schlimmsten Jahr seit langem in der Statistik von gewaltsamen Raub- und Tötungsdelikten. Der Plan der Polizei würde auch den Einsatz von Kräften der Bereitschaftspolizei, da gibt es zwei Gruppen, die Brimos zum Beispiel, den Antidisturbios vorsehen. 1,7 Millionen Überstunden würde die Polizei auf den 27 Polizeiwachen des Litoral ableisten. Denn gleichzeitig würden 20% der Polizisten Urlaub nehmen, das heißt, der Rest muss ordentlich Überstunden drücken. Jede Nacht vom 27. Juni bis zum 4. September werden Antidisturbios an den heißen Punkten der Stadt Einsatzkräfte vor Ort haben. Die gewaltsamen Raubdelikte werden in Barcelona von sogenannten Intensivtätern begangen. Manche weisen bereits bis zu 50 Festnahmen auf. Alles dies, so ein Polizeisprecher, sei eine direkte Folge des wieder erstarkten Massentourismus in der Stadt. Am Montag tagte die Junta de Seguridad im Rathaus von Barcelona und beschloss den Einsatzplan Pla Estiu, der über 500 zusätzliche Polizistinnen und Polizisten vorsieht. Durch Änderungen im Strafgesetz erhofft man sich auch eine Entlastung an der Intensivtäterfront. Diese Individuen können ab sofort mit Gefängnisstrafen belegt werden, das heißt, sie können direkt in den Bau wandern, anstatt nach 3 Stunden wieder frei rumzulaufen und da weiterzumachen, wo sie aufgehört haben, Leute überfallen und bedrängen und verletzen in vielen Fällen. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, Sozialleistungen kürzen, Löhne senken und Leute entlassen. Was für ein schöner Sonntag. Barcelona blickt aufs Meer. Eine super Aussichtsplattform soll im Hafen bzw. vor dem Hafen von Barcelona entstehen, direkt am Hotel Bela. Dabei soll gleichzeitig eine Verbindung zwischen dem Paseo de Mare Nostrum zum No Passage del Trencaones gebildet werden, wodurch die Barceloneta einen weiteren kosmopolitischen Schub erhielte. Sporttreibende, Badepublikum, Touristen tummeln sich hier zu Genüge. Doch soll das Ganze noch einen weiteren attraktiven Dreh erhalten, wie die Architekten verkünden. Ein sogenannter Supermirador am Ende des Paseo del Mare Nostrum, von dem man nicht nur die Skyline der Stadt betrachten könne, sondern auch das offene Meer. Ein super Aussichtsturm wird da gebaut. Der 2018 eröffnete Paseo del Trencaones bekommt so eine Verbindung vom Meer her. Der Präsident des Hafens, Port de Barcelona, Damià Calvet, betonte die Wichtigkeit, dass nun eine Verbindung zwischen dem San Sebastian-Strand und der Plaza Rosa dels Vents entstehe und gleich 2 Culs de Sac, das sind Sackgassen, beseitigt werden. 2024 soll der 1,5 Millionen teure Bau fertig sein. FC Barça, Meske und Club, mehr als ein Club. Der FC Barça hat am 30. Juni 10% seiner Fernsehübertragungsrechte an den Investmentfonds Sixth Street für 207,5 Millionen Euro und einer Laufzeit bis 2047 verkauft. Der Verein erhofft sich hierdurch, aus dem größten Schuldenschlamassel herauszukommen, der sich in den letzten Jahren auf einen Betrag von ca. 1,3 Milliarden Euro angehäuft hatte. Dies war zum Teil Schuld des früheren Präsidenten Josep Maria Bartomeu und seiner miserablen Amtsführung. Doch reiche diese Summe nicht, um die dringendsten Schulden zu begleichen. Mindestens weitere 400 Millionen müssten her. Besonders belastend sind natürlich für die Clubfinanzen die astronomischen Spielergehälter bei gleichzeitigem Ausbleiben sportlicher Erfolge. Thema Solarenergie, City Barcelona. Die extrem hohen Stromkosten haben eine wahre Flut von Anträgen zur Genehmigung von Sonnenenergieinstallationen in Barcelona ausgelöst. Weitere Faktoren sind natürlich die damit verbundenen Subventionen und nicht zuletzt das gestiegene Umweltbewusstsein der Bürgerinnen und Bürger. Waren es zwischen 2017 und 2020 209 Sonnenkollektorenprojekte, die auf Mietshäusern bzw. den Dächern in Barcelona installiert wurden, mit einer Stromkapazität von 1700 Kilowatt, so sind beim Rathaus allein von Mai bis zum 23. Juni dieses Jahres 347 Anfragen mit 157 konkreten Solarzellenprojekten eingegangen. Die Direktorin von Energiedienstleistung und Umweltschutz des Rathauses, Christina Castells, erklärte, dass die ersten Interessenten für Sonnenenergiezellen die Eigenheimbesitzer wären. Jetzt seien die Projekte zum Eigenverbrauchsbedarf für Sonnenenergie buchstäblich explodiert. Die Elemente mit den Solarzellen lassen sich auch individuell installieren. Es sei also nicht mehr nötig, dass eine gesamte Hausgemeinschaft eines Mietshauses mitmachen muss und einverstanden sei. Außerdem, so Frau Castells, hat das Rathaus die Baulizenzgebühren um 90% reduziert und es gibt 50% Steuerermäßigungen für Eigentumswohnungen bzw. die IBI-Steuer, das ist die Immobilienbesitzsteuer, wird reduziert. Wer Platz hat, sollte diesen Schritt also unbedingt tun. Sonnenenergie auf die Dächer, Leute! Contrabanda FM 91.4. Podcast on the internet. www.contrabanda.org. Listen to us. Jo, und noch eine Umfrage, die vierte, wenn ich richtig gerechnet habe. Kommen Sie finanziell mit Ihren Einkünften bis zum Monatsende? Gefragt hat wie immer die Cadena Ser und El Periodico. Sie ja meinen 56,5%, no nein 43,5%. Also, ab dem 20., 25. jeden Monats Hunger, Schulden, Not für 43,5% der Bevölkerung. Thema alle gegen Ada Colau. Gute Nachrichten für Bürgermeisterin Ada Colau von BCN Nkomo angesichts der von ihr angestrebten dritten Amtszeit. Sie würde im Moment die Wahlen gewinnen. Jawohl. Die schlechte Nachricht ist, nicht wegen ihrer Leistung, sondern mangels eines alternativen Kandidaten oder einer alternativen Kandidatin. Es gibt niemanden weit und breit. Weder der greise Ernest Maragall von ERG noch Jaume Colboni von PSC, den Sozialisten, können Colau im Moment schlagen. Allerdings mit weniger Stimmen. Mit 11,9% bekäme Colaus Partei Barcelona en Comú die meisten Stimmen, jedoch, wie gesagt, mit fast 3% weniger als bei den letzten Wahlen. ERG, das sind die republikanischen Linken und Separatisten, hätte 10,9%, also 0,7% mehr. Die Sozialisten PSC hätten 7,5% statt 7,4%. Junts mit 3,4% hätten einen halben Prozentpunkt weniger. Auf der Beliebtheitsskala beste politische Führungsperson konnte Ada Colau mit der Note 4,1 nur auf Platz 4 hinter Ernest Maragall mit 5,2, Neus Monti mit 5,0 und Jaume Colboni mit 4,7 kommen. Weitere Daten der vom Rathaus durchgeführten Bürgerbefragung sind: Auf der Skala der Themen, die den Bürgerinnen und Bürgern die größten Sorgen bereiten, liegt auf Platz 1, wie so oft, die Sicherheit der Einwohner, also Kriminalität, Angst vor Gewalt und so weiter. 22% haben das angegeben. 11,5% haben die Sauberkeit bzw. den Schmutz als wichtigstes Thema genannt. Politik und Verwaltung und ihre Probleme 7,7%, Wohnungsnot geben 7,3% an. Der Tourismus stört 6,1% der Befragten, Verkehrsstaus 5,7%, Umweltverschmutzung 3,4%, gefolgt von der Armut 2,5%, Immigrationsprobleme 1,6% und vieles andere mehr. Zu den ewigen Themen hier in der Stadt gehört natürlich der immer wiederkehrende Terrassenstreit. Großen Unmut unter den Hotel- und Gaststättenverbänden hat die Entscheidung des Rathauses ausgelöst, 80% der durch die Covid-Pandemie erweiterten Terrassentische die Verlängerung der Lizenz zu verweigern. Besonders im Bezirk Ciudad Bella sind nun 99% aller Covid-Terrassen verschwunden. Stadtrat Jordi Rabassa erklärt, Wir können das, was wir unseren Wählern versprochen haben, nämlich die Wohnbezirke von den Riesenterrassen zu befreien, nicht missachten. Die Unternehmer des Gaststättengremiums sind derweil stinkwütend. Verrat an der Branche, heißt es da, kommentiert Roger Bayarols vom Kneipenverband. Die Maßnahmen seien zu restriktiv. Niemandsland, Alemaniaren aktualitateari buruz irrati programa bat, entzuten ari zarete. Kontrabanda irratian, laurogeitamaika.lau.fm. Thema schräges Barcelona. Im Joan Miró Park in Barcelona stand am vergangenen Sonntag eine Putin-Statue. Putin, der russische Präsident, stand da. Putin, Russlands Präsident, der auf einem kleinen Panzer sitzt, alles in knallroter Farbe. Das Werk stammt vom französischen Künstler James Colomina, der für seine provozierenden Kunstaktionen schon internationale Bekanntheit erlangt hat. Er wolle einen Dialog mit den Kindern auslösen. Der Panzer mit Putin steht nämlich auf einem Spielplatz und auf die Absurdität des Krieges hinweisen, um den Mut der Kinder angesichts der Gewalt und Zerstörungen herauszustellen. Die Statue wurde am Montag entfernt. Doch, so der Künstler, Wladimir wird noch zu vielen Orten reisen. Colomina ist in Barcelona bereits künstlerisch aufgefallen, als er vor einem halben Jahr etwa auf der Stelle der Statue von Antonio López, dem Negrero, dem Sklavenhändler, ein Kind, das einen Teddybär umarmt, als Statue hingestellt hatte. Kino im Niemandsland für die Wochen vom 11. bis zum 25. Juli 2022. Für alle Niemandsland-Freundinnen und Freunde, die in diesem Sommer nicht auf das Kinovergnügen, beziehungsweise auch natürlich auf das Heimkinovergnügen und die Serien verzichten wollen. Intimidad, Intimität. Heißt die spanische Fernsehserie, die ich allen ans Herz lege, die sich auf intelligente und spannende Weise unterhalten wollen. Wer glaubt, das Schlagwort toxische Männlichkeit nicht mehr hören zu können, weil er das alles ja als lästig empfindet und alles schon weiß, was die Frauen da so ständig bekämpfen, der sollte sich diese Serie unbedingt ansehen. Es gibt noch eine Menge zu lernen. Es ist eine Art Masterclass zum Thema, wie Menschen, an erster Stelle Frauen und Mädchen, mit sexuellen Videos fertig gemacht werden können. Und werden. Tuve relaciones sexuales consentidas con otro adulto. Sé que la publicación de ese vídeo ha hecho un daño grave a mi imagen pública. De todas formas, el que yo lo haya hecho lo pagará. Eso está claro. Ayúdame. A mi hermana le pasó lo mismo que a usted. Lo denunció. Se suicidó. Kurz zur Handlung. Ein Video mit sexuellem Inhalt zirkuliert im Internet. Die Protagonistin ist die baskische Politikerin Malin Zubiri, die eigentlich eine vielversprechende politische Zukunft vor sich hat. Parallel zu ihrer Geschichte läuft eine weitere Sex-Video-Intrige gegen eine junge Arbeiterin, Anne Uribe, in einem Stahlwalzwerk in Bilbao, von der ebenfalls ein schmuddeliges Filmchen auf die Handys der lieben Kollegen und Kolleginnen gelangt. Vier Frauen sehen sich jetzt gezwungen, die dünne Linie zwischen öffentlich und privat in ihrem Leben neu auszuloten, neu zu definieren. Eine bringt sich leider um, die andere kämpft. Die Fragen, wo sind die Grenzen unserer Intimität? Was geschieht mit unserem Leben, wenn unsere intimsten Angelegenheiten sich in den Gesprächsstoff, den Tratsch und das hämische Gerede von Kollegen und Presse und Öffentlichkeit verwandeln? Was geschieht mit unseren Kindern? Was geschieht mit den Eltern, den Angehörigen, den Freunden? Un caso de violación de la intimidad. Estoy aquí para ayudarla. suicidio pudo tener algo que ver con eso. Voy a defender mi candidatura a la alcaldía. Anne estaba hecha para vivir, pero no para aguantar a tanto hijo de puta. Ninguno lo estamos. Como sociedad tenemos que mirarnos, porque esto no es un hecho aislado. Esto pasa mucho. Intimidad ist eine knallharte Story aus einer machistischen Welt, deren Härte und Schmutz zusammen mit den Schuldgefühlen der hier weiblichen Opfer eine ausweglose Hölle erzeugt. Die Serie muss man sich unbedingt ansehen. Großes Kompliment an die weiblichen Hauptdarstellerinnen Emma Suarez, Itziar Itunio, Veronica Echegi, Ana Wagener, Patricia López Arnaiz. Die Produktionsgesellschaft Chinchua Films in Zusammenarbeit mit Netflix Spanien setzt mit dieser achtteiligen Serie von je 48 Minuten Länge ganz auf ein wissbegieriges Publikum, das sich mit einem aktuellen, hochgefährlichen Versagen unserer ach so modernen, aufgeklärten Gesellschaft auseinandersetzen will und auch muss, nämlich der Vernichtung des Bildes, des Rufs, des Ansehens von Frauen durch eine an Heuchelei und Falschheit kaum noch zu überbietenden Männerwelt. Drehbuch Laura Sarmiento, Veronica Fernandez, großartig, atemberaubend, klug inszeniert. Noch ein paar Worte zu der Location bzw. zum kulturellen und politischen Umfeld. Die Serie Intimidad spielt im heutigen Bilbao. Man bekommt sehr viel Baskenland geliefert, sehr viel Euskadi, sehr viel baskische Sprache. Es wird viel Wein getrunken. Manche Dialoge sind ganz auf Baskisch, aber natürlich mit Untertiteln auf Spanisch oder auch auf Englisch. Es gibt viele schöne Luftaufnahmen der Stadt. Da kommt immer wieder das Guggenheim gut ins Bild. Das gibt's noch und nöcher. Im Rathaus von Bilbao, wo die Politikerin ein- und ausgeht, tut man das selbst bald. Spätestens nach der dritten Episode. Insgesamt ist alles sehr stilvoll gemacht. Auch sehr schön die Plaza Arrikibar in Bilbao und der Strand von Arrietara de Sopelana. Das sind weitere Locations, die der Serie den richtigen Lokalkolorit verleihen. Man glaubt sogar manchmal, einen leichten Hauch von Borgen wahrzunehmen. So stilvoll und gut gemacht ist diese Serie, was Kameraführung und auch die Inszenierung und die Bildsprache betrifft. Voy a hacerlo público. No sé ni si se ha enterado ni cómo se lo va a tomar. ¿Y yo? ¿Cómo me lo voy a tomar yo? Yo no soy perfecta, miren, pero tú lo sabes. Und ich verabschiede mich von allen Hörerinnen und Hörern für heute, für diese Woche und für den Rest des Sommers. Da werde ich nämlich nicht in Barcelona sein. Unser Niemandsland wird im September weitergehen mit neuen Sendungen. Bis dahin wünsche ich Ihnen einen wunderschönen Sommer. Machen Sie es gut, bleiben Sie gesund und erholen Sie sich gut und kämpfen Sie weiter für eine bessere Welt. Agur, adeo, adios. Ihr Detlef Jeskals. Tschüss. Siento vergüenza. Esa se la dejo a quienes han tratado de hundirme utilizando mi intimidad. Un saludo para los oyentes de Niemandsland. Gracias, nos vemos. Gracias y hasta pronto. We'll be right back. Ich bin der Fall, ich hatte hier. Lass doch die Jäger, schalte mich.